Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, heute haben wir den wir sind im dicken Engel, wie immer, wenn ich spreche. Wir haben heute den Landesvorstand von Bayern, der sich vorstellen will, also Landesvorsitzenden sogar, und der wird den Landesverband Bayern vorstellen. Jetzt habe ich es richtig rausgekriegt. Das ist der Stefan Körner, Sekor genannt. Warum heißt er eigentlich Sekor? Ich glaube, das müssen wir noch beantworten, ganz schnell vorher, sozusagen. Und er wird uns jetzt einfach erzählen, der ist lang genug dabei und kennt den Verband, Landesverband gut genug, damit er ein bisschen was Erhellendes dazu sagen kann. Und wenn er nicht genug erzählt, stelle ich ihm gemeine Fragen. Das klingt doch normal nach einem Plan. Okay, ich habe gerade gelesen, es wäre vielleicht sinnvoll, damit anzufangen, was heute so am allerwichtigsten in Bayern ist. Ich glaube, das Wichtigste in Bayern überhaupt ist diese komische Bombe, die sie in Schwabing gerade ausgebuddelt haben gestern und heute versuchen, irgendwie unscharf zu machen. Und demzufolge gibt es innerhalb von Bayern auch keinerlei andere Nachrichten oder Informationen oder Sonstiges, was das Ganze ein bisschen einseitig macht. Nichtsdestotrotz habe ich vor, so ein bisschen was über Bayern zu erzählen. Ich fange mal mit dem Beantworten der ersten Frage an. Sekor ist ein Kürzel aus ein paar Buchstaben meines Vor- und meinen Nachnamens. Ich habe mir diesen Nick einfallen lassen, als ich bei den Piraten aktiv wurde und etwas gebraucht habe, was in Twitter funktioniert, aber eben nicht unendlich lange ist. Und da bin ich eben auf diesen Begriff oder auf dieses Kürzel gestoßen oder ich habe mir das eben zusammengestellt, habe dann kurz gegoogelt, habe festgestellt, gibt's noch nicht, und das Einzige, wo es vorkommt, glaube ich, sind Objektive für irgendeine Kamera. Da dachte ich mir, okay, keine Abmahngefahr, das nehme ich und das war's dann. Vielleicht noch zwei weitere Sätze zu mir. Ich bin seit 2009 bei den Piraten. Ich bin zu den Piraten gekommen, wie so viele andere auch, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass Zensur so eine Katastrophe wird und irgendjemand das verhindern muss, und habe mich bei den Piraten von Anfang an wohlgefühlt. Zum Landesverband Bayern so ein paar wesentliche Informationen. Es ist, glaube ich, relativ bekannt. Wir sind mit fast 7000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Verband innerhalb der Piratenpartei. Ich werde in Interviews oft gefragt, worauf das wohl zurückzuführen sei. Da gibt es mehrere Punkte, die da meines Erachtens eine Rolle spielen. Das eine ist, dass die CSU in Bayern in den 90er Jahren mal eine Strategie oder ein Slogan ausgegeben hat: Laptop und Lederhosen. Ziel dieser Strategie war, aus Bayern ein europäisches Art Silicon Valley zu machen. Man wollte also IT-Firmen nach Bayern holen, um den Wirtschaftsstandort zukunftsfest zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass das wunderbar funktioniert hat. Wir haben große IT-Firmen nach Bayern gebracht. München und auch die Metropolregion Nürnberg ist tatsächlich eben ein Standort für die IT geworden. Und ich glaube, dass wir als Piratenpartei da jetzt ein Stück weit die Ernte der CSU einfahren. Das war wahrscheinlich von denen nicht so geplant, aber die CSU ist mit langfristigen Planungen meiner Meinung nach tendenziell sowieso eher überfordert. Das heißt, ich glaube, dass wir tatsächlich deswegen relativ viele Mitglieder in Bayern haben, weil einfach die Firmen, die hier ansässig sind, weil die Mitgliederstruktur, die wir haben, eben gerade eben am Anfang sich eben in der IT gefunden hat und demzufolge wir da einen besonders guten Standort hatten. Ich glaube aber, dass es noch einen zweiten Grund gibt, warum wir in Bayern relativ viele Mitglieder haben. Und zwar haben wir im August 2011 ein Volksbegehren gegen Studiengebühren gestartet. Wir sind damit an die Universitäten gegangen, auf die Straße gegangen, an die Medien gegangen, haben auf die Art und Weise Werbung für die Piraten gemacht, haben gezeigt, dass wir politisch aktiv sind. Und ich glaube, dass auch das dafür gesorgt hat, dass die Piraten als ernstzunehmende politische Akteure wahrgenommen wurden und eben dann auch dafür gesorgt hat, dass wir Mitglieder dazu gewonnen haben. Das war eine geniale Aktion. Bitte? Das war eine geniale Aktion. Ja, also es gibt inzwischen so ein bisschen Kritik, weil wir die 25.000 Unterschriften noch nicht zusammen haben. Die Freien Wähler haben 4 Wochen nach uns ein Volksbegehren mit dem fast gleichen Inhalt gestartet und die haben ihre Unterschriften zusammen und inzwischen eingereicht, wir nicht. Das wird so ein bisschen als Versagen interpretiert, aber das sehe ich nicht. Ich denke, dass wir mit den fast 25.000 Leuten, die wir zu einer Unterschrift für die Piraten bewegt haben, schon gezeigt haben, dass wir eine Partei sind, die auch tatsächlich politisch etwas bewegen will. Und 25.000 Leute, die die Piraten schon mal mit einer Unterschrift unterstützt haben, ist schon eine Basis. Also ich glaube, alleine das ist schon ein Gewinn. Dann darf man nicht vergessen, die Freien Wähler haben eine top-down funktionierende Organisationsstruktur. Bei denen funktioniert es so, dass irgendjemand sagt, wir machen das jetzt, dann werden die Dinger gedruckt, werden an alle Ortsverbände bzw. Kreisverbände verschickt, dann kriegen die eine Quote, wie viel sie liefern müssen und einen Termin, bis wann die Unterschriften da sein müssen und dann werden die wieder eingesammelt. Und wer das nicht ordnungsgemäß erfüllt, der lernt seine Oberen kennen. Und so funktioniert halt Piratenarbeit nicht. Demzufolge haben die einfach da einen kleinen Vorteil und dass sie dann ein paar Wochen früher fertig waren, als wir das zu schaffen in der Lage waren, ist einfach zu akzeptieren. Also da das dann als Verlust zu reden oder als Verlust darzustellen, ist in meinen Augen wenig zielführend. Das tun ja Piraten sehr gerne. Also auch Erfolge sich selber schlecht reden, kann mich auch immer ärgern. Ja, ich glaube, ein Stück weit muss man das, glaube ich, akzeptieren, dass Piraten einfach dazu neigen, Ideen, die sie nicht selber hatten, erstmal sehr, sehr kritisch zu betrachten und dann auch Erfolge nur ungern wahrnehmen. Aber das ist okay, damit kann man leben. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Grund, warum wir in Bayern fast 7.000 Mitglieder haben. Und zwar habe ich mich immer geweigert, Mitglieder, deren Mitgliedsbeitragsstatus nicht zuverlässig ermittelt werden konnte, rauszuschmeißen. Oder um es anders zu formulieren, es gab ursprünglich mal die Vorstellung, dass man Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlt haben, einfach rauswirft. Und ich habe damit Bauchschmerzen, weil wir in Bayern mit 7 Bezirksverbänden, die eine Zeit lang die Mitgliederverwaltung selber gemacht haben, das war vor meiner Amtszeit als Landesvorsitzender, eben dafür gesorgt haben, dass wir eine Mitgliederverwaltung haben, die nicht wirklich absolut sauber ist. Und die Vorstellung, wir schmeißen Leute raus, die ihren Beitrag vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung an einem Kreisverband oder an einem Bezirksverband bezahlt haben. Und dort liegt das Geld vielleicht noch irgendwo in einer Kasse zusammen mit der Quittung. Das heißt, das ist nicht mal irgendwie verschwunden, sondern einfach nur noch nicht ordentlich und sauber verbucht und wir schmeißen so jemanden raus. Dann läuft der in Zukunft draußen rum und sagt, die Piraten sind Deppen, weil die haben mich rausgeworfen. Das ist so nicht, weil wir haben diese 90% in Hessen. Du musst dein Fingerchen darunter gehen von der Taste. So. Wir haben diese 90% nicht deswegen, weil wir so gute Menschen sind, sondern die haben irgendwie ein gutes Mahnwesen. Das hat gar nichts mit Rausschmeißen zu tun. In Hessen wird keiner rausgeschmissen. Moment. Okay, also ich habe mich immer geweigert, irgendjemanden deswegen rauszuschmeißen. Deswegen war unsere Zahlerquote schon immer ein Hauch schlechter als in anderen Landesverbänden. Was jetzt aber noch dazugekommen ist, warum wir im Augenblick eine Zahlerquote von rund 50% ist, liegt einfach daran, dass wir am Jahresanfang beschlossen haben, dass wir den Mitgliedern, die neu hinzukommen, sagen, sie sollen noch nicht bezahlen, weil wir es nicht verbuchen können. Es gab ja nun eben tatsächlich keine Software und wir eben auch keine Erinnerungsläufe gemacht haben. Der erste Erinnerungslauf dieses Jahr war, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen. Und der hat dafür gesorgt, dass die Zahlerquote von, ich glaube, 36% auf 50% nach oben gegangen ist. Wir werden jetzt sukzessive weiter erinnern, um die Leute einfach dran zu erinnern, dass der Beitrag noch offen ist und hoffen, dass sich das dann entsprechend positiv auswirkt. Aber letztendlich, ja, die Zahlerquote in Bayern wird wahrscheinlich immer eine Ecke schlechter sein als in Hessen. Dafür müsste man dann wahrscheinlich vehementer mahnen und das fällt mir bzw. uns im Landesvorstand an der Stelle halt ein bisschen schwerer. Ja, okay, mach weiter. Ich kann nicht das auslassen. Naja, ich kann auch aufhören, das ist kein Problem. Ich glaube, ich habe damit die 3 Punkte genannt, die meiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass wir eben eine relativ große Zahl an Mitgliedern in Bayern haben. Was vielleicht für Piraten oder Interessierte noch interessant sein könnte, die eben nicht aus Bayern kommen. Wir haben als eines der wenigen Bundesländer Bezirke. Es gibt in Bayern 7 Bezirke Und wir haben in diesen Bezirken jeweils einen Bezirksverband. Der wurde bereits, soweit ich weiß, alle zwischen oder beziehungsweise alle im Sommer 2009 gegründet. Wir haben dann relativ früh angefangen, erste Kreisverbände zu gründen. Ich glaube, die in Ingolstadt war sogar schon im September 2009. Dann kam auch im September Amberg und kurz danach noch Neumarkt und weitere Kreisverbände. Inzwischen, glaube ich, sind wir in Bayern bei rund 30 Verbände. Ich bin ein Verfechter dieser Kreisverbände, nicht weil ich glaube, dass wir unbedingt Organisationsstrukturen brauchen wie andere Parteien, sondern weil ich glaube, dass es für Außenstehende einfacher ist, einen Ansprechpartner zu finden, von dem man auch weiß, dass er die Vertretungsberechtigung von den Leuten aus seinem Gebiet hat. Das ist halt so, wenn ich irgendwo jemanden zum Kreisvorsitzenden wähle, dann ist klar, der darf auch für die anderen erstmal reden und ich verhindere damit halt vielleicht so den einen oder anderen geistigen, intellektuellen Geistesfahrer, wie wir sie in der letzten Zeit hatten. Allerdings muss ich zugeben, funktioniert diese Strategie nicht hundertprozentig. Regensburg hat gezeigt, dass das auch in die Hose gehen kann, weil der da diesen Unsinn über die Internetpranger erzählt hat, dass die Piraten also den toll finden würden, der ist leider Mitglied im Kreisverband gewesen, beziehungsweise Mitglied im Kreisverbandsvorstand. Ja, du nimmst mir alles weg, meine ganzen gemeinen Fragen. Das ist so, ja. Jetzt, wo du bei den Kreisen bist, ist da nicht auch die Gefahr der Zergliederung und was ja im Moment gerade auch in Bayern diskutiert wird, aber nicht nur in Bayern, fast allen Landesverbänden, ist, ab wann lohnt sich überhaupt ein Kreis oder eine Region oder ab überhaupt irgendwas, eine Untergliederung? Warum ist da so der Bedarf da, für jeden Furz, quasi für jeden Stammtisch, da eine Gliederung zu finden? Also ich bin nicht davon überzeugt, dass es wirklich sinnvoll ist, eine Gliederung zu gründen für eine Gruppe von Piraten so in der Größe unter 50 Leute. Das funktioniert dauerhaft nach meinem Gefühl eher nicht. Da hast du dann spätestens beim zweiten oder dritten Parteitag das Problem, dass sich nicht mehr genug Interessierte finden, die Vorstandsämter übernehmen wollen. Deswegen glaube ich schon, dass es deutlich mehr als 50 Leute sein sollten, die innerhalb eines entsprechenden Gebietes überhaupt als Mitglieder gemeldet sind. Wir wissen von den üblichen Beteiligungen, also 10%. Das heißt, wenn ich 50 Aktive habe, dann wenn ich 50 Mitglieder habe, dann habe ich noch 10 Aktive. Quatsch. Wenn ich 50 Mitglieder habe, habe ich noch 5 Aktive, also 10%. Und damit ist dann ein Vorstand ja schon komplett und ich habe dann niemanden mehr, der sonst noch da ist. Also demzufolge, weniger sollten es nicht sein. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, für Außenstehende ist es halt ein Vorteil, weil die lokale Tageszeitung geht dann einfach her und sucht sich auf der Wiki-Seite oder auf der Web-Seite den Kreisvorsitzenden raus, hat da möglicherweise vernünftige Kontaktdaten, setzt sich mit ihm in Verbindung und hat einen für sie erkennbar kompetenten Ansprechpartner. Und das ist schon viel wert. Das wird im Wahlkampf meines Erachtens auch noch wichtiger. Ja, ich habe das Gefühl, also dass das so ein Streit ist, der geht im Moment durch alle Landesverbände, dass mit diesen kleinen Zergliedern, also dass man mit 10 Leuten und 12 Leute und man könnte eigentlich schon mit 8, wenn die aktiv genug sind, aber das ist kein typisch bayerisches Problem. Da hätte ich eher eine Frage, was ich bei mir überhaupt nicht wusste, dass wir ein Nord-Süd-Problem haben in Hessen. Ich wohne im Süden, also da, wo es keine Probleme gibt. Und in Bayern könnte ich mir vorstellen, ist es umgekehrt. Der Norden von Bayern ist ja eigentlich der Hund begraben. Niederbayern oder sowas. Wie sieht es da aus? Wie ist man da vernetzt? Wie ist man da eingebunden? Wie klappt das da mit Stammtischen? Überhaupt diese ganze Geschichte, weil das war in Hessen das Erstaunliche, dass das große Probleme macht. Weil für die ist es auch immer ein weiter Weg. Also es ist tatsächlich so, dass Bayern aufgrund der relativ großen Fläche schon auch Gegenden hat, die sowieso insgesamt dünn besiedelt sind und dort ist dann natürlich auch die Anzahl der Mitglieder relativ gering. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass wir inzwischen fast überall funktionierende Stammtische hatten. Also so das Schlusslicht in Sachen Piratisierung in Bayern war lange Zeit die nördliche Oberpfalz, also gerade hier bei mir ums Eck. Und da ist jetzt eben inzwischen auch, oder da sind inzwischen jetzt auch mehrere Stammtische, die sich regelmäßig treffen. Und das wird auch noch besser. Die Vernetzung, ja, es ist halt schon so, dass aufgrund der Größe es für viele Mitglieder eben nicht möglich ist, permanent auf Stammtischen oder Veranstaltungen im ganzen bestimmten Land aufzuschlagen. Das bringt oder das führt halt ein Stück weit mit dazu, dass die Leute so zum Teil zumindest so ein bisschen isoliert sind. Aber ich versuche das, oder wir als Landesvorstand versuchen das dadurch auszugleichen, dass wir eben Präsenz zeigen, dass wir auf den Stammtischen sind, dass wir auf den Veranstaltungen sind, um einfach zu zeigen, dass wir da sind und erreichbar sind. Also du fährst auch herum durchs Land und fährst zu denen hin. Also das tut man in Hessen offensichtlich nicht und das führt zu gewissen Unzufriedenheiten, habe ich dann mitbekommen. Weil dann auch die ganzen Veranstaltungen natürlich in dem Bereich sind, wo die meisten Piraten sind. Und das ist dann hier und für andere ist es dann immer eine Anreise. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr irgendwelche Sachen macht, die etwas wichtiger sind? Macht ihr das dann, ich meine, logisch ist es natürlich, das immer in diesen Zentren zu machen, wo die meisten sind, aber die anderen fühlen sich dann immer übergangen. Also zum einen, um den ersten Teil deiner Frage, ja, es ist tatsächlich so, ich fahre ziemlich viel rum. Ich bin in den letzten 3 Monaten 28.000 Kilometer gefahren. Davon waren ungefähr 20.000 für die Piraten, der Rest war beruflich. Das heißt, ich fahre wirklich viel. Es liegt einfach bei diesem Bundesland so in der Natur der Sache. Aber ich denke, das ist eben wichtig. Es ist wichtig zu zeigen, dass man da ist und dass man eben erreichbar ist, dass das Ganze nicht ein abstraktes Konstrukt überhalb allem ist, also dieser Landesvorstand, sondern eben, dass wir da sind. Wenn du mir jetzt hilfst, den zweiten Teil deiner Frage nochmal aufzunehmen, dann stehe ich nicht so im Regen. Denkst du, ich weiß, was ich da, wenn ich eine längere Frage stelle, was der zweite Teil war? Doch, bei Veranstaltungen. Ja, genau. Okay. Siehst du, geht doch. Wir versuchen, Veranstaltungen tatsächlich so zu legen, dass die Leute immer wieder mal fahren müssen. Wir haben in München jetzt eine Landesgeschäftsstelle, über die ich nur bedingt glücklich bin, weil sie dafür sorgt, dass bestimmte Gruppierungen oder AGs sich jetzt regelmäßig in dieser Landesgeschäftsstelle treffen. Und damit sind alle anderen ausgeschlossen, die außerhalb sind. Vorher gab es diese LGS nicht. Das heißt, früher war es so, dass eine AG halt sich tatsächlich wie bei Piraten üblich in Mumble getroffen hat oder eben irgendwelche Telefonkonferenzen veranstaltet hat. Der Rest ging über Mailinglisten und damit war es wurscht, wo man in Bayern gewohnt hat. Jetzt habe ich AGs, die treffen sich einmal die Woche in München in der Landesgeschäftsstelle und damit sind es halt dann nur noch Münchner oder welche aus dem sehr nahen Umland. Und das ist in meinen Augen ein eklatanter Nachteil für den Landesverband Bayern. Für den Großraum München ist die LGS natürlich eine geniale Geschichte, aber das hilft mir an der Stelle nicht sonderlich viel. Alle anderen Veranstaltungen versuchen wir halt tatsächlich. Macht. Zum einen steht es in der Satzung, das heißt, wir können die gar nicht woanders machen. Und zum anderen war halt die Überlegung, dass wenn wir die in München machen, dann bekommt der Kreisverband München, der 1300 Mitglieder hat, und auch der Bezirksverband Oberbayern auf die Art und Weise eben auch gleich eine Geschäftsstelle. Das war so der Hintergedanke. Das heißt, die Kosten durch 3 und dann sieht die Sache wirtschaftlich deutlich einfacher aus. Aber wie gesagt, besonders glücklich bin ich mit der Lösung, so wie sie jetzt ist, nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir wenigstens hergehen müssten und auch den anderen Bezirken Geschäftsstellen mitfinanzieren oder zumindest eine Unterstützung liefern. Bei Mittelfranken haben wir es auch gemacht, da gab es irgendwie einen Zuschuss vom LV. Die anderen Veranstaltungen, also zum Beispiel den politischen Aschermittwoch oder auch das Koordinationstreffen für die Wahl 2013, das wir mal hatten, und all die anderen Veranstaltungen, die eben so aufschlagen, die werden gezielt woanders gemacht. Also den Neujahrsempfang hatten wir in Forchheim. Das ist von München aus schon fast eine Tagesreise weg und Ähnliches. Das macht einfach auch Sinn, um zu zeigen, dass Bayern mehr ist als nur München oder eben Nürnberg. Finde ich eine sehr gute Sache, weil das ist vielleicht der Grund, warum euer LV auch ganz gut funktioniert, jedenfalls nach meiner Einschätzung. Ich lese ja da immer mit, dank Syncforum, dass man da auch auf diese, ich habe nicht das Gefühl, dass es da so eine unterschwellige Geschichte gibt, kriegen viel mehr ab als wir oder sowas. Das finde ich ausgesprochen positiv. Wie sieht es denn mit Frauen aus? Es gibt ja Frauen, wie du weißt. Ja, aber wie du weißt, ist es ja nun so, dass wir in der Datenbank unserer Mitglieder kein Kennzeichen dafür haben. Das heißt, wir wissen schlicht und ergreifend nicht, wie viele weibliche Mitglieder und wie viele männliche Mitglieder haben. Auf die Aktiven wollte ich raus. Ich hoffe, viele haben irgendwelche Ämter und Daten, irgendwas, was sie sichtbar werden lässt. Weil jetzt gab es ja nach der Listenaufstellung in Niedersachsen gab es ja durchaus einen Aufschrei. Das wäre ja völlig unmöglich. Von den 30 sind, glaube ich, nur 2 Frauen dabei. Ist ja egal, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Gründe, aber ihr würdet ja auch irgendwann mal eine Liste machen. Wird es bei euch mehr geben vielleicht? Das kann man nicht sagen. Letztendlich hängt es davon ab, wie die Leute, die auf diese Liste wollen, sich präsentieren. Und wenn sie entsprechend eine Präsentation schaffen, die ihnen eine Mehrheit besorgt, dann sind sie auf der Liste. Und wenn nicht, dann sind sie nicht drauf. Und ich glaube, wir bei den Piraten sind uns relativ einig, dass das Geschlecht da das Merkmal ist, das genauso wenig eine Rolle spielen sollte, wie viele andere Merkmale, die Personen auszeichnen, eben auch. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass die Mitglieder, also die weiblichen Mitglieder in den Vorständen durchaus vorkommen. Bislang war die Bezirksvorsitzende von Oberbayern eine Frau. Wir haben, ich glaube, den Kreisverband München kürzlich neu besetzt. Da sind, wenn mich nicht alles täuscht, auch drei Frauen, die im Vorstand sind. Frauen kommen vor, Frauen stellen sich zur Wahl und werden gewählt. Und Frauen werden auch nicht gewählt. Ich kann mich erinnern, bei den letzten Parteitagen waren immer auch Kandidatinnen dabei, die eben durchgefallen sind. Und das ist dann eben auch so, wenn die Basis das Gefühl hat, dass die für dieses Amt nicht die richtigen sind, dann sollten sie halt auch nicht gewählt werden können. Und ich glaube, das zeichnet die Piraten an der Stelle auch ein Stück weit aus. Das finde ich auch auf jeden Fall richtig. Also, dass man Frauen nur deswegen wählt, weil sie Frauen sind, das meinte ich jetzt gar nicht. Macht ihr irgendwas Spezielles für Frauen? Macht ihr Stammtische? Das gibt es ja in anderen Landesverbänden noch und nöcher, dass die Stammtische nur für Frauen machen. Und dies und das, irgendwelche Dinge, die Piraten attraktiver machen sollen für Frauen. Also ja, es gibt immer wieder mal irgendwo Stammtische, die explizit sich an Frauen richten. Also ich kann mich erinnern, es war vor bestimmt schon ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr her in München ein Stammtisch, der explizit nur Frauen eingeladen hatte, zu dem man mich dann irgendwie auch eingeladen hatte. Warum, weiß ich nicht so ganz genau. Und sowas kommt immer wieder vor. Aber dass man jetzt irgendwie ein gezieltes Förderungsprogramm Frauen zu den Piraten oder sowas auflegen würde, wüsste ich nicht. Würde mich überraschen. Nee, so gezielt ist es, glaube ich, auch nicht, aber so, dass man so Frauenstammtische macht. Also ich weiß es auch nicht genau, was es soll, aber hat vielleicht seinen Sinn. Will ich nicht in Abrede stellen, ja. Jetzt will der Planet Fox was sagen oder fragen. Na dann los. Ich will eigentlich nur sagen, dass wir im Landesverband Bayern auch sehr viele Frauen haben, die kein Amt haben, aber trotzdem sehr aktiv sind. Zu dem Frauenstammtisch kann ich, glaube ich, soweit sagen, dass der ab September, glaube ich, jetzt regelmäßig sein soll. Und ist zwar an Frauen gerichtet, aber Männer dürfen da auch erscheinen, so viel ich gehört habe von der Rebecca, die im Übrigen auch im KV München stellvertretender Vorsitzende ist. Ich weiß es nicht. Genau. Auf jeden Fall ist sie in diesem Vorstand. Okay, ja, das kriegt der große Vorsitzende gar nicht mit, ne? So, so. Der Siko ist ein ganz netter. Ob ich das nochmal anhören sollten. Na toll. So, okay. Würde ich noch gerne wissen, seit wann es eigentlich den LV Bayern gibt. Wir haben beim letzten Neujahrsempfang in Forchheim, also dieses Jahr am 6. Januar, unseren fünften Geburtstag gefeiert. Das heißt, gegründet wurde der LV Bayern am 6. Januar, wenn ich nicht alles täuscht, am 6. Januar 2007. Ja, würde ich jetzt gerade meine Hand nicht hier dafür ins Feuer legen, aber schon. So genau muss es auch nicht sein. Also es ist einer von den alten Landesverbänden in einem Wort. Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Piratenpartei ist, glaube ich, gerade 4 Monate älter. Und wer hat das angestoßen? Weißt du das noch? Wie kam das dazu? Weil man denkt ja, gut, in Berlin finden die sich und gründen dann sowas Tolles wie die Piratenpartei. Da ist man halt innovativ. Und wie kam das, dass es dann direkt in Bayern weiterging? So, du schürst also jetzt munter Vorurteile. Ja, schon gut. Weiß ich nicht. Also ich kenne jemanden, der mit bei den allerersten Treffen der Piraten oder der Sympathisanten für eine Piratenpartei in Bayern dabei war. Ich fahre ab und zu auch an dem Lokal vorbei, wo sich die damals getroffen haben. Ich glaube, 2 Tage vor der Gründung der Piratenpartei in Berlin. Und einer von denen ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch dann am nächsten Tag nach Berlin zur Gründung der Piratenpartei geflogen. Also da waren tatsächlich auch, ich glaube, es war ein Bayer bei der Gründung wirklich auch dabei. Und demzufolge war da sowieso schon so eine Verbundenheit zu dieser Idee da. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Piraten damals nicht ernst genommen habe. Ich habe davon gehört, dass die Gründung stattfindet und habe mit der Schulter gezuckt und habe mich wieder um andere Dinge gekümmert. ja, das Ganze dann nur am Rande wahrgenommen. Aber in München waren da eben tatsächlich ein paar, die das schon damals aktiv betrieben haben. Ist der Aloha nicht von euch oder ist der aus Schwaben? Ich weiß gar nicht, wo der her ist, weil der ist doch auch schon ewig dabei. Ottmar. Ja, ich glaube, der ist auch aus München. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Okay. Es gibt bei allen Piraten, insofern gibt es da gar kein Auskommen, Probleme mit Rechten. Weil die, ich nehme an, vielleicht würde es besser, wenn wir ein anständiges Programm hinkommen in Bochum, aber derzeit haben wir so wenig Programm, dass jeder denkt, er könnte sein kleines Jodeldiplom auch noch unterbringen oder sein kleines Nazitum. Wie macht ihr das und wie groß sind die Probleme in Bayern? Okay, das sind jetzt mehrere Punkte, die eigentlich interessant wären anzusprechen. Fangen wir mal bei den kleinen und schnell zu erledigenden an. Es gibt in Bayern mit Sicherheit auch eine Handvoll, fehlgeleiteter Menschen, die der Meinung sind, dass man bestimmte Dinge anders interpretieren müsse, als sie tatsächlich waren. Davon gab es eben in der Piratenpartei auch welche, die da durchaus kurzzeitig eine Rolle gespielt haben. Das bleibt nicht aus, wenn man eine neue Partei gründet, dann zieht man eben auch Leute an, die abstruse Vorstellungen haben. Das hat allerdings nach meinem Gefühl keine wirkliche Relevanz. Wir hatten diesen einen Fall von dem KV-Vorsitzenden, der eben vorher bei der NPD war. Das ist insofern tragisch, weil ich ihn kenne und der jemand ist, der sich zu Aufgaben überreden lässt. Also ich kann mich daran erinnern, wie er dazu überredet wurde, den KV-Vorsitz zu machen. Und er hat damals wörtlich gesagt, es ist besser, wenn ich es nicht mache. Glaubt mir das, sucht euch einen anderen. Aber sie haben halt nicht nachgegeben und hatten ihn am Ende dann eben doch dazu überredet, dass er den Vorsitz macht, weil irgendjemand muss das Amt ja machen. Später hat er mich dann angerufen, war ziemlich aufgelöst, weil eben seine Ex-Kumpane aus der NPD, die diese Vergangenheit an die Presse lanciert hatten. Und er hat mir eben erzählt, dass er zur NPD gegangen ist, weil er seinen Eltern eins auswischen wollte. Das war so die typische fehlgeleitete Protestaktion eines Spätjugendlichen. Und dort ist es genau das Gleiche gewesen. Man hat ihm gesagt, das muss man halt machen, wir brauchen einen für den Job und mach halt jetzt. Und dann hat er sich überreden lassen. Und demzufolge würde ich den jetzt nicht als den typischen Fremden feindliche Parolen grölenden Rassisten oder Ausländerfeind oder Nazi nennen. Und demzufolge fällt er eigentlich an der Stelle auch gar nicht in das Schema. Aber es gibt tatsächlich welche. Ich habe an einem Stammtisch irgendwo in der Pampa mal jemanden erlebt, der überlegt hat, Mitglied zu werden bei den Piraten, der mir erzählt hat, dass es doch toll ist, dass man jetzt eine Partei hat, die sich endlich für freie Meinungsäußerung einsetzen würde, weil man müsste doch mal sagen können, dass das, was damals unter Hitler war, ja gar nicht alles so gewesen sei, wie es dargestellt wird. Und ich glaube, ich konnte dem mit 3-4 Sätzen durchaus klar machen, dass er mit seinen Vorstellungen innerhalb der Partei der Piraten keine Mehrheit oder keine Akzeptanz finden würde. Was ich schön finde, war die Aktion in Neumünster, als man gezeigt hat, dass danke für das Kompliment via Twitter. Was mir gefallen hat, war die Aktion in Neumünster, dass wir als Partei eben zeigen konnten, Nazis haben bei uns keinen Platz. Und ich glaube, dass das auch sehr deutlich geworden ist. Und demzufolge halte ich das Problem inzwischen für irrelevant. Es kommen immer wieder mal welche, die einfach sehen wollen, wie das bei uns ist und dann feststellen, dass sie da auf keinen fruchtbaren Boden stoßen und dann wieder verschwinden. Das ist okay. Das wird unsere Partei aushalten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Wir haben 33.000 Mitglieder und davon sind mit Sicherheit 32.000 schlaue, intelligente Leute und ein paar halt, die ein bisschen schräg sind. Und da halten wir das aus, wenn ab und zu mal ein Idiot vorbeikommt und dann wieder verschwindet. Aber ich würde gerne noch zum anderen Punkt kommen, den du genannt hast. Wir haben noch kein fertiges Programm. Das ist eine Diskussion, die ich leider öfter führen muss, weil fast jeder Journalist die gleiche Frage stellt, wie das denn jetzt weitergehen soll und die Piraten hätten kein Programm und überhaupt und so. Ich glaube, dass es nach wie vor ein großer Vorteil ist, dass wir kein vollständig fertiges Programm haben und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen gibt es tatsächlich den Wählern und auch den Mitgliedern die Möglichkeit, ihre eigenen Hoffnungen und Wünsche in diese Partei zu projizieren. Das gibt die Möglichkeit, die Piraten auch dann zu wählen, wenn sie am Ende irgendwann mal, oder auch Mitglied bei den Piraten zu werden, wenn sie am Ende irgendwann mal vielleicht dann doch gegen eine gegen ein Renteneintrittsalter von 60 oder was auch immer so eine tolle Forderung sein könnte, sind. Das heißt, naja, es ist ein Vorteil. Wir ziehen im Augenblick immer noch Protestwähler an. Die Protestwähler sehen in den Piraten einfach die Partei, die glaubhaft versichert, dass sie den anderen Parteien in den Hintern treten wird. Das können wir so lange besonders gut, solange wir nicht mit Vorstellungen dieser Protestwähler eklatant kollidieren. Also wenn die das Gefühl haben, die Piraten könnten für das stehen, was ihnen wichtig ist, dann funktioniert dieses System noch. In dem Moment, in dem wir auf jede Frage eine Antwort haben, fallen diese Wähler weg. Und ich bin nicht sicher, ob wir dadurch eben unendlich viele neue bekommen. Deswegen ist mir diese Programm... Wenn wir das haben, dann fallen die weg. Also das sind enttäuschte Wähler, denen wir das nicht... Also das ist doch keine Logik. Sehe ich jedenfalls nicht. Na doch, die Logik ist in der Tat die, dass wir... uns nicht, dass wir bestimmten Leuten einfach die Möglichkeit geben, ihre Wünsche in uns zu projizieren. Es gibt ja auch Mitglieder, die irgendwann wieder austreten, weil sie beispielsweise sich mit einem bestimmten Programmpunkt nicht identifizieren können. Hätte irgendwann jemand in den ersten 2 Monaten ein komplettes Programm für die Piraten geschrieben, wären viele unserer Mitstreiter gar nicht an Bord gekommen. Natürlich gehen dann ein paar wieder, aber ich kann mich beispielsweise daran erinnern, dass ein Drittel der Piraten damals in Offenbach nicht für das BGE gestimmt hat. Und trotzdem ist unsere Mitgliederzahl anschließend nicht um ein Drittel geschrumpft, sondern es sind nur eine Handvoll ausgetreten. Und selbst die, von denen ich weiß, dass sie im ersten Moment gesagt haben, die können mich mal und ich trete aus, sind heute noch dabei und kämpfen trotzdem für die Piraten. Also ich glaube, dass diese weiße Leinwand, die unser Parteiprogramm an weiten Stellen immer noch ist, nicht per se ein wirklicher Nachteil ist. Das gibt uns Möglichkeiten, die wir sonst vielleicht nicht hätten. Aber, Moment, und jetzt bin ich dann gleich fertig, dann kannst du die nächste Frage stellen. Ich glaube, dass es auch deswegen wichtig ist, dass wir unsere Programmentwicklung nicht übers Knie brechen oder irgendjemanden in stille Kämmerlein einschließen, der erst wieder raus darf, wenn wir ein fertiges Programm haben, das wir dann nur noch abstimmen müssen, weil wir allen Mitgliedern sagen, bei den Piraten kannst du an der Programmentwicklung aktiv mitmachen. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, wenn wir ein fertiges Programm haben, wo man dann nicht mehr mitmachen muss, dann nehmen wir nämlich all diesen Piraten genau das, was zumindest für einen Großteil ein wichtiger Punkt war, warum sie überhaupt bei den Piraten mitmachen wollten, ist mein Gefühl dazu. Ja, jetzt lasse ich erstmal Planet Fox und danach kommt meine Frage. Erstmal Planet Fox, der steht schon so lange und wartet, bis du einmal Luft holen musst. Ja, sehr schön, dass ich hier nicht rumstehen muss. Ich kann mich auch setzen. Erstens mal zu diesem berüchtigten Piraten. Kann es sein, dass ich den kenne, der da damals mitgegründet hat. Das würde mich jetzt interessieren. Und das nächste ist, zwecks Programm ist es aber auch so, dass wir beim letzten Landesparteitag ziemlich weit gekommen sind, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben 103 Positionspapiere abgestimmt. Also da geht auch was voran. Und ich denke auch, dass beim dritten Landesparteitag, der glaube ich, im Oktober stattfinden wird, in den 2 Tagen, der ja pragmatisch ist, oder programmatisch. Programmatisch. Danke, Stefan. Denke ich mal auch, dass unser Programm festlegt, für Bayern schon mal. Für den Bund können wir ja nicht wirklich was machen. Das werden wir dann in Bochum sehen, wie weit wir da kommen. Ja, finde ich da sehr, also du kannst gleich sprechen, Siko. Warum das gerade in Bayern so ist, weil ich spreche auch mit sehr vielen anderen, also fast mit allen Piraten aus den ganzen Gebieten und das ist so eine Meinung, die wird so von den Bayern vertreten. Am besten ist es, wenn wir erstmal kein Programm haben, all die Leute einsammeln und danach gucken wir mal mit dem Programm. Was machst du mit den ganzen Verschwörungstheoretikern? Sag bloß, die gibt's in Bayern nicht, weil die sind inzwischen ein echtes Problem. Nee, die hast du natürlich, die hast du auch in Bayern, die hast du überall, die hast du aber auch in anderen Parteien. Also ich meine, guck dir an, was für exotische Idioten die Grünen an Bord haben, die sich auch ab und an zu Wort melden. Ich glaube, das zeichnet eine Gruppierung wie eine Partei aus, wenn du irgendwo 50, 60.000 Leute unter einer Flagge oder einem Logo zusammensammelst, hast du einfach mehr als nur eine Handvoll Vollidioten dabei. Und die schüttelst du auch nicht ab, wenn du ihnen sagst, du bist hier falsch. Die nicken und bleiben trotzdem. Also ich glaube, da muss man dann einfach, das müssen die aushalten. Wir müssen dafür sorgen, dass der Wertekanon dieser Partei, Piratenpartei, so stabil ist, dass es wurscht ist, wenn sich irgendwo einer hinstellt, ein Mikro nimmt und irgendwelchen Schwachsinn labert. Es muss trotzdem klar sein, wofür die Piraten stehen. Und das ist die Aufgabe, die wir als Partei haben. Und dann spielt es auch keine Rolle, wenn ein paar Vollidioten irgendwo irgendwelchen Schwachsinn labern. Jetzt möchte ich noch was sagen. Aber Theoretikern. Ich hätte, Entschuldigung, Astrid, wenn ich dich nochmal unterbreche. Ich muss zu dem, was Planet Fox vorhin gesagt hat, noch zwei Sätze anmerken. Wir haben in der Tat im Oktober eine Aufstellungsversammlung, bei der die Bundestagskandidatenliste für Bayern beschlossen oder beziehungsweise gewählt werden soll. Ich gehe nicht davon aus, dass die zwei Tage, die dafür angesetzt sind, überhaupt dafür reichen. Das heißt, es ist nicht anzunehmen, dass wir dort irgendwie programmatisch weiterkommen. Es gibt dieses Jahr keinen programmatischen Landesparteitag mehr. Wir hatten bereits einen, wir haben noch zwei und das war's dann. Wir werden allerdings im März wahrscheinlich einen Landesparteitag machen, auf dem dann hoffentlich genug Anträge vorliegen, die wir beschließen können, damit wir zum zu einem Landeswahlprogramm kommen. Ich denke, dass das dann so der Fahrplan ist. So, Esmeralda. Ja, von wegen Verschwörungstheoretiker. Mit wegschicken und nicht wegschicken. Wir haben hier in Erlangen, ich bin übrigens weibliche Kreisverbandsvorsitzende, Kira. Danke. nur zur Info nebenher. Zwei absolut prachtvolle Exemplare. Beide waren schon bei uns am Stammtisch. Der eine nur einmal, eigentlich zu meinem Bedauern, wir hatten viel Freude damit. Und der andere war, glaube ich, dreimal da, bis er dann kapiert hat, dass eigentlich keiner mit ihm über seine Geschichten reden möchte. Dazu haben wir hier in Erlangen noch jemanden, der gerne seine persönliche Wirtschaftskrisenlösung unter die Leute bringen möchte und jeden kontaktiert, von dem er das Gefühl hat, der hat irgendwie was zu sagen. Neulich hat er mich erst angerufen und hat mich nach der Nummer von, ach, wie heißt sie denn jetzt, Sanguis Draconis gefragt. Ne? Jasmin Maurer. Jasmin, genau. Ne? Weil er sich gedacht hat, bei der würde er vielleicht was. Ne? Also die poppen hier in Erlangen immer wieder mal auf, aber wir haben hier im Kreisverband witzigerweise eine wirklich tolle Gruppe von Aktiven, die sowas einfach auch abstößt. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also da brauche ich als Vorsitzende überhaupt nicht hinzugehen und zu sagen, ey, Malda, meinst du wirklich, dass du hier richtig bist? Das macht die Basis von sich aus am Stammtisch. Und das auf eine so geniale Art und Weise, dass die wirklich relativ schnell einfach weg sind. Ja, das ist super. Also ich kriege das nur in den AGen mit und die sprengen diverse AGen. Also die sind, wenn die jetzt so harmlos wären, dass man sich ein bisschen über die amüsieren kann und mit denen reden kann und dann gehen sie wieder weg, dann würde ich sagen, das ist überhaupt kein Thema. Nur sie sprengen wirklich ganze AGen, sie legen die Leute arbeitsmäßig lahm und das finde ich schon ein Problem, wenn man denen jetzt zu viele Hoffnung macht. Wie sieht es überhaupt in Bayern aus mit Atomkraft oder nicht? Ihr habt damit, glaube ich, gar nicht so viele Probleme, oder? Nein, also nach meinem Dafürhalten nicht wirklich. Wir haben in Bayern, soweit ich mich erinnere, im Landesparteitag beschlossen, dass wir den Atomausstieg gut finden. Ich glaube, dafür gab es einen Beschluss. Und damit ist das Thema eigentlich durch. Ich halte wenig davon, jedes Mal, wenn irgendwo irgendjemand etwas Gegenteiliges sagt, sofort wieder eine große Welle zu starten, um klarzumachen, nee, das war eine Einzelmeinung. Der Beschluss ist da, die Beschlusslage ist auch eindeutig und damit könnte man das Thema dann einfach auch an der Stelle so lassen, wie es ist. Ja, das ist wirklich sehr schön. Jetzt ist erstmal Planet Fox und dann sagt Esmeralda nochmal was zu Atom. So, also zu Verschwörungstheoretikern konnte ich bei mir jetzt nichts sagen. Sowas hatte ich noch nicht. Aber wir hatten einen Fall jetzt, der, sagen wir mal, versucht hat, sein Ding quasi durchzuziehen und irgendwie versucht hat, sich da medial aufzuspielen und hat aber, ja, sagen wir mal, nicht wirklich hier Fuß fassen können und ist jetzt auch ausgestiegen, nachdem er gesehen hat, okay, hier kommt er auch nicht weiter mit seinem Weg. Was ich glaube, dass gewisse Stammtische, glaube ich, die vielleicht noch nicht als KV im Landkreis organisiert sind, teilweise noch, sagen wir mal, die Erfahrung fehlt mit gewissen Sachen. Was ist, wenn da einer kommt, der hat die und die Idee, sollen wir den mal machen lassen? Oder soll man erstmal überlegen, wen man fragt, ob das, also wenn man die eigene Ahnung von dem Thema nicht hat, ob man da nicht vielleicht eine AG erstmal fragt innerhalb vom Landesverband, dass man den dort erstmal hinschickt, was die dazu meinen. Also da bin ich, denke ich mal, schon der Meinung. Es kann natürlich Themen geben, wo ein Stammtisch oder so anderer Meinung ist wie der Partei. Nur das, es ist, denke ich mal, schwierig, wenn es solche Fälle gibt. Ich hoffe auch, dass ich so einen Fall hier in nächster Zeit nicht haben werde, wo das so ist, dass eine breitere Masse, sagen wir mal, eine Position irgendwie nehmen würde, die oder einnehmen, die grundsätzlich zum Großteil zum Landesverband nicht passen würde von der Meinung her. Ja, also das ist, ich glaube, das ist zum Teil auch wirklich von den Landesverbänden sehr unterschiedlich, wer da aufschlägt. Esmeralda. Ja, nochmal zum Thema Anti-Atomkraft-Bewegung und so weiter und so fort. Es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wo du in Bayern bist. Ich bin, wie gesagt, in Erlangen. In Erlangen gibt es zwei große Arbeitgeber. Der eine heißt Siemens, der andere heißt Universität. Und an Siemens hängt noch die Areva mit dran, die ja über einen längeren Zeitraum einen Joint Venture gemacht haben, eben in Bezug auf Atomkraft etc. pp. Von daher ist es in Erlangen beispielsweise schon so, dass das Thema Atomkraft durchaus auch mal kontrovers diskutiert wird, dass durchaus auch Leute da sind, die pro Atomkraft argumentieren, ne? Und dass es sich da auch, also es ergeben sich da streckenweise schon mal sehr, sehr interessante Diskussionen auch. Und ich persönlich finde das auch sehr gut, dass du dann ab und zu auch mal einen anderen Blickwinkel auf das Thema hast, ne? Von jemandem, der eben nicht von vornherein sagt, oh nee, will ich nicht, Atomkraft, nee, gar nicht, ne? Weil du auf die Art und Weise doch noch mal ein Stückchen mehr erfährst, ne? Und eine vernünftige Meinungsbildung kannst du eigentlich wirklich nur machen, wenn du wirklich möglichst viel über ein Thema weißt. Und da bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir hier eben auch Siemens-Ingenieure mit im KV haben und Leute, die sich eben auch mit diesem Thema auseinandersetzen und befassen, ne? Ich find's wichtig. Ja klar, du kannst dich über die Menschen hinweg bügeln und sagen, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Stefan, bist du überhaupt noch da? Sicher. Gott, kannst du schweigen. Machst du hier so auf Clint Eastwood und der große Schweiger. Nein, das nicht, aber ich fände es unhöflich, anderen dauernd ins Wort zu fallen. Und ich dachte mir, wenn ich schon Leute habe, die was zu sagen haben, dann lass sie reden. Sehr gut. Jetzt komme ich mal zu einem Thema, gerade weil ich die Hekate hier sehe. Es ist doch komisch, dass eigentlich in meinem Empfinden von Schleswig-Holstein aus das Thema Landwirtschaft an die Piraten herangetragen wurde. Bayern ist doch irgendwie für mich das Land mit Kuh und Alpen und Milch und all diese ganzen Sachen. Ist es ein Thema, was für euch nicht interessant ist? Das kann ich so nicht sagen. Wir haben 2009 in Bayern in sehr ländlichen Gebieten durchaus respektable Wahlergebnisse erzielt. Meines Erachtens unter anderem dadurch, dass wir dieses Plakat keine Patente auf Pflanzen und Tiere aufgestellt haben. Und bei uns war ja da kurz vorher dieser Skandal mit dieser Saatkartoffel. Und ich denke, dass das schon damals gezeigt hat, dass wir uns tatsächlich auch mit Themen beschäftigen, die abseits von Internet und freien Downloads relevant sind. Also, dass wir uns nicht mit allen möglichen Themen beschäftigen, kann man an der Stelle so nicht sagen. Okay, weil ich hätte hier gerade zufällig eine Fachfrau, die ich euch empfehlen könnte, falls ihr Nachhilfe braucht in puncto Landwirtschaft. Ich weiß gar nicht, aber die Hekate 15 kann ich ansonsten noch den Kontakt machen. Die ist wirklich gut und hat es super auf die Beine gestellt und ich könnte mir einfach vorstellen, für Bayern könnte sich das lohnen. Immer gerne. Kontaktdaten her. Gut. Sekunde, die hast du eigentlich. Die habe ich? Ja, wir haben uns in Bingen getroffen. Okay, dann sollte ich sie wirklich haben. Richtig. Okay, also sehe ich das richtig, Hekate? Also jetzt nur, weil mir fiel es gerade ein, weil ich dich da so im Channel sah und habe gedacht, eigentlich hört man nur von dir und von dieser AG und das wäre ein Thema, was sich ja für Bayern in meinen Augen zumindest hier anbieten würde. Und vielleicht könntest du ja Starthilfe da geben. Ich stelle gleich gerne nochmal die Links zu unseren Initiativen ein, die übrigens erfreulich gut angenommen werden. So, jetzt kann der Stefan noch irgendwas sagen, was ihm ganz persönlich am Herzen liegt, was ihm besonders wichtig ist, was er auch als besonders am LV Bayern findet. Danach erzählt er uns seine großen Fails und dann kann er unsere Erfolge, seine Erfolge erzählen. Aber erstmal das Besondere. Okay, das Besondere könnte Folgendes sein. Ich werde immer wieder gefragt, ob es wahr sei oder wie man sich das erklären könne, dass es zwischen Berlin und Bayern einen besonders tiefen Graben gäbe. Ich kann das so nicht bestätigen. Es gibt, ich glaube, in jedem Landesverband Leute, die mit anderen gerne kommunizieren und es gibt Leute, die gerne trollen und die hast du in jedem Landesverband und das Problem zwischen Bayern und Berlin an der Stelle könnte höchstens sein, dass es da eben welche gibt, die besonders laut sind auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass man oder dass die Leute, die aktiv sind in beiden Landesverbänden, mit den anderen durchaus klarkommen. Also die meisten Berliner, die ich treffe, sind nett und die nicht nett sind, mei, die sind halt Muffel, aber die hast du überall. Das sind halt Preußen. Nein, ich sage jetzt nichts über Flughäfen und Ähnliches. Gut. Was wolltest du noch wissen? Was waren noch so die wichtigsten Punkte? Die größten Fails, also richtig persönliche Fails. Es muss jetzt gar nichts Großartiges sein, was du durchgeschlagen hast, sondern dieses Gefühl, das ist ja so falsch gelaufen, wo es so einem so überheiß überkommt und denkt, scheiße. Ich glaube, wenn man arbeitet, passieren Fehler. Das liegt in der Natur der Sache. Und es ist jetzt kein besonders großes Geheimnis, dass ich relativ viel für die Piraten mache. Bei mir ist es inzwischen eher mehr als ein Vollzeit-Engagement, dass ich hier für die Piraten fahre. Und da passieren natürlich Fehler. Also ich kann mich daran erinnern, ist bestimmt schon 2 Jahre her, da habe ich auf einer Mailingliste eine Mail veröffentlicht, die eigentlich an jemanden persönlich gehen sollte, wo ich ziemlich genervt war und jemanden anders beschimpft habe. Und das lief halt dann über eine Mailingliste. Sowas ist blöd. Sowas sollte nicht passieren. Das gibt an der Stelle halt dann 0 Punkte. Aber auch das lässt sich klären, weil die Gründe für meine Verärgerung an der Stelle ein Stück weit nachvollziehbar waren. Und ansonsten, ja, die größten Fails ist so ein Punkt. Ich glaube, das muss man andere fragen. Die größten Fails erzählen dir mit Sicherheit mit Vorliebe die Leute, die mich am wenigsten mögen. Ich glaube, was nicht besonders schlau war, war meine deutliche Haltung zu der Auseinandersetzung zwischen dem Vorgänger-Landesvorstand, also der, bevor ich im Amt war, und dem Kreisverband Nürnberg, bei dem es damals darum ging, ob der ordnungsgemäß gegründet war oder nicht. Ich habe damals klar Position bezogen und das hat bei den Betroffenen ja für eine nachhaltige Verstimmung gesorgt. Und das war politisch sicherlich nicht sonderlich schlau. Allerdings bin ich, und dazu stehe ich, nicht zu den Piraten gekommen, weil ich besonders politisch schlau sein wollte, sondern weil ich darauf Wert lege, meine Meinung sagen zu können. Und ich sage die auch dann, wenn ich damit rechnen muss, dass der eine oder andere meine Meinung blöd findet oder nicht nachvollziehen kann. Das ist halt dann so. Aber was ich sicherlich nicht tun werde, ist irgendwann anzufangen, nur noch das zu sagen, wovon ich glaube, dass es die meisten hören wollen, damit mich alle irgendwie lieb haben. Dann hätte ich nicht zu den Piraten gehen müssen, dann hätte ich mir eine ganze Menge Freizeit erhalten können in den letzten 3 Jahren. Das ist wohl wahr, weil du bist wirklich so ein Fleißpirat. So, jetzt kann Planet Fuchs noch was sagen oder fragen und du kannst dir schon mal überlegen, was für dich so einer der tollsten Momente war. Also für die Saarländer war das zum Beispiel, als sie da die Wahl gewonnen haben, weil der hat einen unheimlichen Bammel, dass sie schlecht abschneiden und dass sie mit Berlin, das war ja das große Vorbild, dass sie das nie schaffen. Jemand anderes hat mir erzählt, dass es für ihn das Schönste war, als er irgendwann bei einem alten Mütterchen dann doch eine Unterschrift und eine Mitgliedschaft abgelockt hat, und zwar, weil er sie wirklich überzeugt hat. Also die war nicht blöd, sondern die war einfach, glaube ich, vorher bei den Grünen gewesen und wollte erst gar nicht. Und das war so ein persönliches Erfolgserlebnis. Also es geht jetzt gar nicht um Großes. Du kannst aber schon nachdenken und Planet Fox möchte noch was. Stefan, es gibt Leute, die dich nicht mögen. Finde ich unvorstellbar. Okay, außer sie heißen Aiwanger oder Seehofer oder sowas. Wobei, das glaube ich gar nicht. Seehofer, glaube ich, kann nicht sagen, dass er mich nicht leiden kann. Wir sind politische Gegner und da liegt es in der Natur der Sache, dass man eben unterschiedliche Vorstellungen hat. Ich war vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen beim Termin mit Dobrindt, habe mit ihm ein Bier getrunken, habe ein bisschen mit ihm geplaudert und das war jetzt kein Streit, sondern das war eine angenehme Unterhaltung. Wir haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, was richtig ist. Dobrindts Gebäsche gegen Griechenland finde ich zutiefst zuwider, auch wenn ich weiß, dass er das nicht aus tiefstem Herzen macht, sondern aus politischem Kalkül, finde ich es trotzdem extrem unschön. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass er persönlich ein Vollidiot ist, sondern er ist halt ein Vollblutpolitiker und tut bestimmte Dinge, die Politiker machen, und das ist bei anderen auch so. Aiwanger ist ein besonderer Fall. Ich glaube, Aiwanger ist einfach nur panisch, weil er absolut nicht einschätzen kann, wie schlimm die Piraten für seine Partei werden. Das fängt schon damit an, dass wir ihm die Farbe weggenommen haben. Wenn irgendwo Berichterstattungen über die Piraten in den letzten Monaten bei Landtagswahlen waren, dann war das waren die Orangen eben die Piraten und nicht die Freien Wähler. Und er kann nicht einschätzen, wie weit sein Protest Potenzial, das ihn in den letzten Landtag getragen hat, 2013 auch wieder funktionieren wird. Und deswegen ist Aiwanger da ein besonderer Fall. Aber dass er mich nicht mag, kann ich nicht sagen. Er kennt mich ja nicht. Der einzige bayerische Politiker, der mich wahrscheinlich wirklich nicht mag, ist der Innenminister Herrmann. Da gab es eine witzige Begegnung. Der war bei der Facebook-Party von Seehofer mit dabei. Und nachdem ich mit Seehofer eben da auf der Bühne stand, den Mitgliedsausweis vorher schon übergeben hatte und ein bisschen geplaudert hatte, habe ich den Herrmann irgendwo rumstehen sehen. Da stand dann nur ein Security-Mann dabei. Und ich dachte mir, ich gehe mal hin und sage Hallo und stelle mich vor. Und dann bin ich eben auf ihn zugegangen, habe ihm die Hand gegeben und habe gesagt, ich wollte mich vorstellen, ich bin Stefan Körner. Daraufhin hat er nur so ganz komisch geguckt und hat gesagt, ich weiß, wer Sie sind. Den Blick und diese Betonung werde ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Ich glaube, der mochte mich wirklich nicht. Das ist mir auch schon passiert. Wenn ich gesagt habe, ich bin die Kira, kennen wir uns irgendwie? Ich weiß, wer du bist. Und das sprechen Blick, da weiß man direkt alles. Ja, da weiß man, man wird keine Freunde mehr. Du hast mich gefragt nach einer der schönsten Situationen innerhalb der Piratenpartei oder innerhalb dessen, was ich da tue. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Veranstaltung, also einen Vortrag gehalten, auf Einladung von unserem ehemaligen Innenminister Beckstein bei der Evangelischen Akademie in Tutzingen. Der Termin war relativ kurzfristig geplant, also ich hatte eine Woche Vorlauf oder so, als die Anfrage kam. Und als wir dann auf dem Weg dorthin waren, hat der Zuständige mich nochmal angerufen, hat gefragt, ob es klappt, ob ich rechtzeitig da sein werde, und meinte so, er müsse mich warnen, das Publikum sei sehr kritisch, habe inzwischen schlechte Laune, weil der vorherige Beitrag recht schlecht gewesen sei, und ich solle mich darauf einstellen, dass es eine ziemlich harte Geschichte wird. Und ich bin dann da hingekommen, da war dann ein Saal mit ungefähr 100 Leuten, Durchschnittsalter so ungefähr 70. Alle haben relativ skeptisch geguckt und ich habe denen dann einfach erzählt, wieso ich bei den Piraten bin und was die Piraten so für mich ausmachen. Und am Ende war das Ganze eine sehr angenehme Stimmung. Also die Leute haben sich gefreut, dass ihnen jemand einfach mal was anderes erzählt als die anderen Politiker, die sie wahrscheinlich vorher gehört haben. Das war für mich so in den letzten Monaten mit eins der schönen Erlebnisse. Das finde ich auch ein sehr schönes Erlebnis, weil da sieht man das mit dem Phrasendreschen, das kommt auch nicht mehr besonders gut an bei den Leuten. Und wenn sie das Gefühl haben, da erzählt jemand wirklich so von Herzen, nur warum er da dabei ist, und das greift immer noch. Also diese Ehrlichkeit, das ist auch natürlich unbenutzt. Ob du in 20 Jahren noch so darüber sprechen kannst, wissen wir alle nicht. Aber ich hoffe es und wünsche es dir sehr und auch dem LV Bayern. Und ich bedanke mich jetzt bei dem Stefan Körner, genannt Sekor, und beende jetzt mal die Aufnahme. Danach können wir hier weiter diskutieren, aber dann gibt es keine Aufnahme mehr und das finde ich auch eine ganz vernünftige Zeit. Vielen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.